Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Laute, bleib in seiner Nähe. Alte Stunden, alte Tage, lässt du zögernd nur zurück. Wohlvertraut wie alte Kleider, sind sie dir durch Leid und Glück. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem was auch immer du tust, geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Neue Stunden, neue Tage, zögernd nur steigst du hinein. Die neue Zeit dir passen, ist sie dir zu groß, zu klein? Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein. Doch die besten Wünsche münden alle in den einen ein. Unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe. Du wachst oder ruhst.